1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute, wie immer, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Freitemennacht. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema, dann meldet euch Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Gabi und die Gabi ist 47. Hallo Gabi. Hallo Domian. Schön, dass du bei mir bist, dass du Gast hier bist bei mir in der Sendung. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, dass ich sexuell missbraucht wurde von meinem Vater und der hat mir 4 Kinder gemacht. Dein Vater, du bist von deinem Vater 4-mal schwanger geworden und hast ja, Kinder bekommen? Von meinem 12. Lebensjahr bis zum 21. Lebensjahr. Ich habe nicht verstanden, vom 12. bis 20. Nein, bis zum 21. Lebensjahr. 4 Kinder von deinem eigenen Vater? Ja. Das ist ja krass. Ja, das finde ich auch. Und ich habe dich das letzte Mal in der Sendung gesehen und mein Mann hat dich eingeschaltet und ich habe dich gesehen und da habe ich sofort gewusst, ich muss dich anrufen. Mhm. Sag mal, sind die Kinder gesund? Nee, meine eine Tochter hat 6 Finger an jeder Hand und 6 Zehe an einem Fuß. Ach, 6 Finger, 6 Zehe. Aber sonst gesund? Aber sonst gesund, ja. Sie ist ganz normal. Wo leben diese 4 Kinder? Die hat das Jugendamt mir rausgenommen, weil das Jugendamt hat damals Anzeige erstattet, nach 100.000 Jahren, ne? Haben die Anzeige erstattet und haben dann die Kinder rausgeholt. Nun sind die Kinder ja schon erwachsene Leute, das ist ja schon lange her. Das heißt, kein einziges Kind ist bei dir dann aufgewachsen? Nein, kein einziges Kind hast ist du bei heute, dir aufgewachsen. Hast du heute Kontakt zu deinen Kindern? Nein, zu den großen Kindern nicht mehr, nein. Wissen die Kinder, wer ihr Vater ist? Ja, wissen sie, aber sie wurden falsch aufgeklärt. Man hat ihnen zuerst was anderes gesagt? Nein, man hat ihnen gesagt, die Mutter und der Vater haben was falsch gemacht. Wie? Die haben nicht gesagt. Ja, ich habe auch was falsch gemacht. Wer? Ich habe nichts falsch gemacht. Nein, mein Vater hat alles falsch gemacht. Natürlich, gar keine Frage. Und die haben meine Kinder aber so aufgeklärt, dass die Mutter was falsch gemacht hat und der Vater auch. Wer ist denn die? Ist das das Jugendamt gewesen? Nee, das waren die Philippis, die haben meine Kinder gekriegt, alle 4, die ersten meine Schandtaten vom Dienst. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also die meine Kinder. Ja. Haben die Philippis gekriegt und die haben die Kinder aufgeklärt. Du meinst die Pflegeeltern? Ja, so nennt man es heute, ja. Ja, wusste ich nicht. Pflegis nennst du die, das Wort kannte ich nicht. Ja, tut mir leid, ich kann kein schönes Wort für die Leute finden. Das heißt, die Kinder haben es auch nicht gut gehabt bei den Pflegeeltern. Doch, die haben es gut bei denen gehabt, weil die haben die so aufgeklärt, dass sie meine Kinder mich nicht mehr gekannt haben. Mhm. Also haben sie gravierend auch etwas falsch gemacht. Ja, die haben die falsch aufgeklärt. Ja, verstehe. Die haben gesagt, der Vater und die Mutter haben was falsch gemacht. Ja, das ist ja natürlich völlig absurd und darüber müssen wir gar nicht... Das ist verkehrt, mein Vater hat mich sexuell missbraucht und das haben sie vergessen, den Kindern klar zu machen. Was ist denn eigentlich mit deinem Vater passiert? Der ist inzwischen gestorben und ich habe ihm auch die letzte Ehre erwiesen. Du hast ihm die letzte Ehre erwiesen? Ja, ich habe ihn beerdigt. Warum? Wie, warum? Ja, der Mann hat dir so viel angetan. Ja, hättest du den nicht beerdigen wollen, oder was? Nee, hätte ich nicht gemacht. Warum nicht? Das verstehe ich jetzt nicht. Weil der Mann dir ganz großes Unrecht angetan hat und dir und deiner Seele ganz viel Leid zugefügt hat. Ein Verbrechen begangen hat, ein vierfaches Verbrechen und ein noch mehrfacheres Verbrechen. Hättest du den Kindern das auch mal erzählen können, das wäre okay gewesen. Mhm. Aber weißt du was, meine Kinder hassen mich und ich hasse meine Kinder inzwischen auch. Gabi, aber sie haben angefangen. Ja, ist denn dein Vater irgendwann vor Gericht gestanden? Ja, der war drei Monate in Untersuchungshaft. Das war's dann? Ja, das war's dann, genau. Und dann stand er vor Gericht, kennst du die Leute von Zartbitter? Ja. Ja, da stand ich dann vor Gericht mit und eine Frau war bei mir, das war, glaube ich, die Frau Enders oder wie sie heißt, ich weiß es nicht mehr genau. Das ist schon so lange her. Hm. Das war 1993, ne? Hm. Da war ich hochschwanger mit meinem jüngsten Sohn, ne? Und dann hat der Richter zu meinem Vater, der hat sich das noch echt mal nochmal bestätigen lassen, dass er jetzt nach Hause gehen kann. Also, der ist nicht richtig verurteilt worden, Der hat 3 Monate in Untersuchungshaft gesessen und hat nichts bekommen. Weißt du warum? Die haben erbpegologische Gutachten. Ja. Das kennst du bestimmt, ne? Ja. Da stand alles fest, dass der Vater von meinen Kindern ist. Und wie erklärst du dir das, dass der keine große Strafe bekommen hat? Weil ich keine Aussage gemacht habe. Das haben die damals gesagt. Hast du denn auch keine Aussage gemacht? Nein, habe ich nicht gesagt. Ich konnte das damals nicht. Verstehe. Weil ich stand damals vor Gericht und die ganze Presse, alles stand da. Da konnte ich doch keine Aussage machen. Mhm. Was soll ich denn da sagen? Mhm. Ist das bei euch zu Hause passiert? Deine Mutter? Nee, meine Mutter hat mich mit 12 Jahren rausgeschmissen. Deswegen bin ich zu meinem Vater gekommen, in die Matthiasstraße. In Köln. In Köln. Kennst du die Matthiasstraße in Köln? Nee, kenne ich nicht, aber ist auch egal. Das heißt, du bist alleine, oder gab es da noch mehr Geschwister? Wir sind insgesamt 13. 13 Geschwister. Und wie viele haben dann bei dem Vater gelebt? Keiner, nur ich. Ich war der... Du warst ja. Was hast du denn... Wie nennt man das? Keinen Plan. Wie hast du das denn damals als Jugendliche und junge Erwachsene empfunden und erlebt, dass dein Vater mit dir immer schläft und dass du schwanger von ihm wirst? Nein. Soll ich dir was sagen, was ich empfunden habe, dass mir keine Sau hilft? Die haben alle Bescheid gewusst und keine Sau hat mir geholfen. Wer hat denn damals schon Bescheid gewusst? Meine Mutter hat Bescheid gewusst. Ja. Der Herr Mertens. Naja, der hat direkt über uns gewohnt, in der Matthiasstraße. Mhm. Der hat auch gewusst. Und die vom Jugendamt haben es auch gewusst. Und keine Sau hat was getan. Was hast du für deinen Vater empfunden? Für meinen Vater habe ich nur was empfunden. Ich bin froh, dass ich ihm die letzte Ehre erwiesen habe. Du sagst, letzte Ehre erwiesen hast. Ja, ich habe sogar meinen Mann dazu genötigt, damit er für den Weg sein Kreuz macht. Bist du ausschließlich nur zur Beerdigung gegangen oder hast du ihn vorher auch noch besucht, als er... Ich habe ihn gepflegt. Ich musste ihn pflegen, weil all die 13 Kinder konnten das nicht. Ich musste das tun. Du hast ihn auch noch gepflegt. Ja, ich musste die schwarzen Beine massieren und so einen Scheiß. Wie lange hast du den denn gepflegt? Ach, das waren 2 Monate oder so, kein Plan. Und hattest du vorher, bevor du ihn gepflegt hast, auch Kontakt zu ihm? Nee, vorher nicht so viel. Der hat mich angerufen, hat gesagt, der braucht meine Hilfe, weil all die 13 lieben Kinder, die wir haben, ne, hat doch keine Sau geholfen. Jetzt hast du 4 Kinder von deinem Vater bekommen. Hast du später auch noch mal unter normalen Umständen mit einem Partner ein Kind bekommen? Ich habe 7 Kinder. Ah, verstehe. Ja, ich habe auch normale Partner gehabt. Hast du mit deinen normalen Partnern überhaupt gerne Sexualität gehabt, nachdem was dir... Ich mag das heute noch nicht, das Zeugs. Verstehe. Wieso würdest du das noch mögen? Ich glaube nicht, nein. Nein. Ich glaube, überhaupt nicht. Aber ich habe einen Mann gefunden, der hat mich total lieb und der hat da total Verständnis für. Weißt du, Gabi, das ist ein ganz großes Glück, was dir wirklich von Herzen gegönnt ist. Wenn du so eine harte Vergangenheit hinter dir hast, dass du jetzt zumindest einen liebevollen Mann hast. Und weißt du was, meine Mutter ist auch gestorben. Soll ich dir mal was sagen? Gott sei Dank. Wie war dein Kontakt denn mit der Mutter, bevor sie gestorben ist? Die hat mich misshandelt. Die hat mir meinen Schädel eingeschlagen. Ich wurde mit 14 Stichen im Kopf genäht. Mensch, Gabi, du hast aber eine sehr, sehr, sehr schlimme und schwere Vergangenheit hinter dir. Ja, finde ich auch. Aber mein Mann ist für mich da. Hm. Mhm. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, der ist eingeschlafen. Wie, was würdest du denn, wollte die Sendung unbedingt sehen. Ja. Was würdest du denn heute so sagen, wenn ich dich frage, wie es dir so überhaupt grundsätzlich geht? Weißt du was, wenn ich trinke, ne, dann kommt mir das alles wieder hoch, ne? Mhm. Und wenn ich nüchtern bin, da denke ich nicht drüber nach. Das, so rum ist es ja gut. Andersrum wäre schlimmer. Das heißt, ich hoffe, du trinkst nicht viel. Ich habe heute auch getrunken, Chef. So. Trinkst du denn öfter? Ja, die letzte Zeit trinken wir sehr viel, ja. Mein Mann, der säuft sowieso wie ein Loch. Bist du noch im Beruf? Machst du irgendwas? Nein, ich bin Rentnerin. Ich kriege Rente. Ja. Ich bin jetzt bis 2032 Rentnerin. Das nennt man dann wie nennt man das Zeugs? Ja, ist auch wurscht, wie man das nennt. Sag mal, Gabi, bist du... Unverträglich? Nee, stimmt nicht. Ja. Bist du denn damals, nachdem das dann endlich dann vor Gericht war und in der Öffentlichkeit war, bist du mal von einem Psychologen betreut worden? Ich habe eine Psychologin, die ist sehr nett, ne? Aber die hat auch alles gemacht und alles war super und ich habe das Gefühl, die mag mich nicht mehr oder so. Ach. Weißt du, Gabi, ich habe hier eine Psychologin, ich glaube, die mag dich sehr gerne. Ich wusste, dass du das sagst. Ja, ich möchte wirklich, dass du noch ein Gespräch mit ihr führst. Ich finde das Das bringt doch nichts, Chef. Meinst du? Ja, ich meine, das bringt doch nichts. Würdest du nicht mehr in eine Therapie gehen wollen? Und was soll das bringen? Zum Beispiel, dass du keinen Alkohol mehr trinkst. Und wenn du einen guten Typen kämst, einen guten Therapeuten, dass du vielleicht doch ein bisschen besser noch dein schweres Leben ertragen kannst. Weißt du was? Alkohol ist doch das kleinste Problem von dem, was ich habe. Ja, das könnte aber auch dann immer mehr zu einem ganz großen Problem werden. Ist mir schon klar. Aber der Alkohol resultiert ja, der kommt ja aus dem Problem. Mehr wie draufgehen kann ich nicht. Nee, da hast du recht. Aber ich will nicht, dass du schon bald draufgehst. Nee, das will ich auch nicht. Siehste, da haben wir schon mal eine Gemeinsamkeit. Und du hast ja auch noch... Ich habe ja noch drei kleine Kinder, ne? Wie alt sind die jetzt? Von wie viel bis? Die Kleine meinen sie jetzt. Ja, wie alt ist die? Ah, der Jüngste ist, glaube ich, jetzt 19. Ich kann mir das alles nicht merken, weil ich bin Analphabet, weißt du das? Ach so. Na gut, aber... Ich kann mir aber auch Daten nicht merken. Ach so. Ich weiß nur, wo das war mit meinem Vater, war 1993, da war ich gerade schwanger mit meinem jüngsten Sohn. Das hast du dir gemerkt, die 93? Ja, weil mein Sohn musste da geholt werden, weil ich habe danach, da habe ich Blutung gekriegt, nach dem Termin. Also Gabi, ich finde das wirklich sehr erschütternd, was du erzählst. Das ist ein extremes Leben, was du hinter dir hast, ein wirklich extremes Leben. Und gib doch bitte meiner Psychologin eine kleine Chance, ein paar Sätze mit dir zu reden. Ja, was will die mir denn jetzt sagen, die Psychologin? Mach mal. Ich hab da eine Psychologin. Ja, aber so ganz glücklich bist du ja nicht mehr. Würdest du noch glücklich sein, wenn du ich wärst? Nein, glücklich wahrscheinlich nicht. Das nicht, aber ich habe ja die Hoffnung, dass es vielleicht doch noch gelingt, dass du... Nee, das Problem ist, dass man daran nichts ändern kann. Das ist ja alles passiert, da kannst du ja nichts dran ändern. Das ist ja so, ne? Das ist ja Fakt, oder wie nennt man das? Du möchtest nicht nochmal mit einer Psychologin sprechen von mir? Wir können es versuchen. Ich bin einverstanden, nur weil du mich mal durchgelassen hast mit dir. Okay. Ich will es dir wirklich nicht aufdrängen. Wir können es ja mal versuchen und wenn es nichts ist, dann ist es nichts. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du angerufen hast und dass wir beide uns kennengelernt haben. Das freut mich wirklich. Ja. Und ich wünsche dir... Ich freue mich auch, dass ich mit dir mal persönlich spreche. Und ich habe dich schon so oft im Fernsehen gesehen. Und herzlichen Gruß an deinen Liebsten. Ja, der schläft gerade, glaube ich. Der hat gar nichts mitgekriegt. Und ich wünsche dir trotz allem Unglück, wünsche ich dir Kraft und Gutes. Dankeschön, Domian. Von Herzen. Du legst auf und wir melden uns wieder. Ja, okay. Tschüss. Tschüss. Ja, das sind immer Momente, wo ich dann auch denke, vielleicht stößt man da auch an die Grenzen der Psychologie. Wenn man so etwas erlebt hat, gibt es da noch wirklich Hilfe? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das können wir alle uns ja gar nicht vorstellen, was das bedeutet, wenn man so gelebt hat und wenn man das mitgemacht hat. Vielleicht hat man auch keinen Bock mehr auf Psychologen. Ich weiß es nicht. Wir machen weiter mit Sarah und Sarah ist 18 Jahre. Guten Morgen, Sarah. Ja, guten Morgen. So. Guten Morgen, Sarah. So, über was reden wir beide? Wir beide reden über den Schlaganfall von meinem Papa. Oh je. Der ist vor einem Jahr passiert. Vor einem Jahr? Genau, also ungefähr vor einem Jahr. Das war Ende der Sommerferien. Wie alt ist dein Papa? 59. Ja. Erzähl mal, was da war. Ja, ich war eigentlich ganz unspektakulär bei einer Freundin und wir haben den Abend genossen und irgendwann bekomme ich einen Anruf von meiner Mutter. Ich soll jetzt mich beruhigen, aber mein Papa hatte einen Schlaganfall. Hm. Und zunächst war das gar nicht so ein Schock, weil ich auch in unserem Haus lebte auch ganz lange eine Frau mit Schlaganfall. Das kann man ja relativ gut auch kurieren und man sieht das zwar im Gesicht, dass ein bisschen was von der Lähmung übrig ist, aber kann man nicht. Ja, kann man nicht so allgemein sagen. Es gibt Schlaganfälle, die man ganz gut wieder therapieren kann und es gibt ganz schlimme, wo die Menschen... Genau. Der Schlaganfall ist in der Wohnung bei euch zu Hause passiert? Meine Eltern sind getrennt. Ach so. Mein Papa wohnt schon seit über 5 Jahren bei seiner Freundin. Mhm. Das ist, die waren schon mit 16 mal zusammen, haben sich wiedergefunden und der ist morgens irgendwann sehr verwirrt gewesen. Der war schon, hatte sich über eine längere Zeit immer sehr unkonzentriert war er und hatte dann irgendwann morgens fing er an, ja, wir müssen das Frühstück aber planen, Julie, bevor wir das machen. Hm. Und Julie guckt ihn an und sagt, warum müssen wir das Frühstück planen, ist doch wie immer. Und dann ist er kurz danach ins Bad und dann hörte sie nur einen Plumps. Dann ist mein Papa umgefallen, hat sich noch irgendwie ins Zimmer gezogen. Sie hat dann den Rettungswagen angerufen und das Problem war, man hat ja Vorzeichen beim Schlaganfall. Sprich, das ist ja nur, wenn eine Gehirnseite nicht durchblutet wird, man hat dann irgendwie so Störungen. Und er hat das auch gemerkt, ist zum Arzt gegangen und der Arzt sagte dann eben, ja, sie haben ja eh eine Schulterentzündung. Ach so. Das ist darauf zurückzuführen. Also der hat das klein geredet und nicht ernst genommen. Genau, er hat das darauf zurückgeführt, deswegen wurde nichts gemacht. Wie heftig hat es denn deinen Vater, deinen Papa dann erwischt? Ja, zuerst hieß es ja, das wäre nicht so schlimm, wäre was Leichtes gewesen. Ich war ja dann kurz danach auch direkt da. Man konnte mit ihm reden, die Lähmung war halt zu sehen, die war ja dann direkt da. Mhm. Aber innerhalb von 2 Tagen hat sich herausgestellt, dass das der schlimmste Grad vom Schlaganfall ist, den man haben kann. Hm. Und da hatte sich eine Flüssigkeitsblase gebildet in seinem Kopf, die auf seinen Gehirnstamm gedrückt hat und das Atemzentrum angegriffen hat. Hm. Und die ist halt gewachsen und dann war halt die Entscheidung zu treffen, ja, machen wir was dagegen oder lassen wir diese Blase auf sein Atemzentrum drücken? Mhm. Und da gab es halt die Möglichkeit, er stirbt in 3 Tagen oder er wird schwerst behindert sein. Was hat man gemacht? Ja, also das ist halt das größte Problem für mich. Meine Stiefmutter, die sind nicht verheiratet, aber die Julie, seine Freundin, hat eben in Erwägung gezogen, weil mein Papa immer sehr aktiv war, hat viel gemacht, zu sagen, das ist kein Leben, was ihn erwartet, ich lasse ihn sterben. Das war für mich der schlimmste Moment eigentlich zu, ja, irgendwie zu wissen, mein Papa ist vielleicht nicht mehr da. Muss mich kurz fangen, Entschuldigung. Aber zu welcher Maßnahme hat man denn dann gegriffen? Was ist geschehen? Ja, dann kam halt eben, dann kam raus, dass die Möglichkeit aber auch besteht, dass er schwerst behindert wird. Und das wollte sie nicht. Und dann gab es die Möglichkeit, wir entdeckeln ihn. Wir nehmen eine Seite der Schädeldecke komplett raus, legen nur noch die Kopfhaut drüber und die Blase kann sich nach außen entfalten und übt keinen Druck mehr aus. Wurde das gemacht? Genau, das wurde gemacht. Das wurde gemacht. Genau, der hat ein halbes Jahr lang ohne Schädeldecke gelebt praktisch. Das ist ganz kurios. Ich glaube, man legt dann diese Schädeldecken in ein Kühlfach, ne? Genau, die werden eingelegt und vermodern da, bis man die wieder braucht. Nee, die vermodern eben nicht, die werden da haltbar gehalten. Ja, genau. Ne? Ja. Diese Entscheidung zu dieser Operation hat die Freundin von ihm getroffen und du zusammen dann? Also nee, meine Mutter hat dann auch, also die Julie hat dann meine Mutter mit ins Boot gezogen zu der Entscheidung, weil... Mhm. Die halt auch gesagt hat, Tina, was denkst du mit den Kindern und so weiter. Und für meine Mutter war klar, mein Papa würde auch mit einer Schwerstbehinderung für uns leben. Er war zu dem Zeitpunkt nicht ansprechbar, das heißt, er konnte es selbst nicht entscheiden. Nee, zu dem schlimmen Status, zu dem schlimmen Zeiten dann nicht mehr. Als das immer größer wurde, der ist... Jetzt erzähl uns, das ist ein Jahr ungefähr her, wie geht es ihm heute? Ja, Heute geht es ihm ganz gut. Er ist, Schädeldecke ist wieder drin nach einem halben Jahr, nach 2 Monaten Koma und allem. Er ist halbseits gelähmt, immer noch komplett auf der linken Seite, sitzt im Rollstuhl. Man kann sich mit dem unterhalten. Die Konzentrationsspanne ist zwar ein bisschen niedrig, sag ich mal. Also der ist halt, ne, was angegriffen ist, ist angegriffen. Ich erkenne ihn nicht immer ganz wieder, weil er sehr, von ganz aktiv, ich mache alles zu, ich sitze nur rum. Ja. Die Depressionen sind natürlich dann auch irgendwie da, aber verhältnismäßig. Aber er lebt und er ist da. Genau. Und er kann sich einigermaßen sogar helfen, vermute ich mal, wenn er halbseitig gelähmt ist, dann geht das ja, dass er nicht ganz auf fremde Hilfe angewiesen ist. Es geht. Also er kann alleine essen, er kann sich alleine rasieren, sowas. Aber im Prinzip auf Toilette kann er nicht, er kann auch nicht stehen ohne Hilfe, er bekommt Physiotherapie und so weiter. Ja, er sitzt das im Rollstuhl, er kann sich nur fortbewegen im Rollstuhl. Ja, selber sogar gar nicht, weil wenn er nur mit der rechten Seite sich lenken kann, dann dreht er sich praktisch nur im Kreis. Ja, stimmt. Hast du denn den Eindruck, dass er trotz allem doch gerne lebt? Ich denke schon, dass mein Papa gerne lebt und ich weiß auch, dass für ihn meine Schwester, also die ist 6 Jahre jünger, die 12 und ich, wir sind das Wichtigste für ihn. Aber ich denke, man kann ihm nicht verübeln, dass er viele Tage auch sehr mit dem Schicksal hadert und durchhängt. Sag mal, jetzt wollte die Julie, oder wie du sie nennst, die seine Freundin, er hätte ihn ja fast sterben lassen, ne? Ja, ich kann es halt auf der einen Seite verstehen, dass sie sagt, für meinen Papa wäre das kein Leben. Und ich denke mir halt, aber jetzt sieht man eigentlich, dass wir doch die richtige Entscheidung, dass meine Mutter da gut noch zugeredet hat. Aber ich habe das gerade auch so verstanden, dass diese Variante, nämlich die Schädeldecke zu entfernen, da noch gar nicht so diskutiert wurde, als sie gesagt hat, wir lassen ihn sterben, oder? Nee, das war noch gar nicht Thema. Also Sie hat sich dann auch nicht direkt dagegen gewehrt, als es um die Entscheidung geht, wir entfernen die Schädeldecke. Also ich glaube, da sie ja dann im Prinzip diejenige ist, die jetzt für ihn Vormund ist und die Verantwortung trägt, ich will ihr nichts Böses unterstellen, vielleicht einfach, sie ist selber jahrelang Krankenpflegerin gewesen, dass da viel eigene Erfahrung mit eingeflossen ist in die Entscheidung. Bei meiner Mama eher das Herz tut von wegen, der hat 2 Kinder. Der hat 2 Kinder und glaubst du denn, dass die beiden jetzt miteinander gut klarkommen? Mein Vater und Julie? Ja. Ich weiß, dass mein Papa, das habe ich ein bisschen von dem, der ist sehr bequem und manchmal sagt, da kannst du mich mal an der rechten Wade kratzen. Julie läuft schon hin und denkt, sag mal, rechts bist du doch fit. Also so, dass sie an sich klarkommen. Sie sagt auch, das ist einer der angenehmsten Patienten, die ich mir vorstellen kann. Ja. Aber sie ist selber 60 und auf die Dauer ihn zu heben, ihn im Alltag darum zu transportieren. Ja. Aber vielleicht kann sich da ja durch Training und Therapien doch noch ein bisschen was verbessern bei ihm. Manchmal gibt es ja ganz tolle Verläufe. Ja, da kommt das Problem zustande, was mein Problem ist. Ich glaube das auch. Auch durch die ganzen Erfahrungen, durch die Physiotherapeuten hört man immer wieder, da gibt es Leute, die liegen jahrelang im Delirium und irgendwann macht es Klick und die können aufstehen und laufen. Ich bin auch realistisch, aber ich denke mir einfach, meinem Papa gegenüber ist es unfair, ihm die Hoffnung kaputt zu machen, weil das hält ihn am Leben. Und jetzt zieht mein Papa ins Heim, weil Julie das nicht mehr kann. Ach so. Aber Julie zieht mit hin, weil es in diesem Heim auch Apartments gibt, Angehörige. Ach so. Ja, was ich ganz, ganz toll finde eigentlich. Eigentlich finde ich es auch gut, ja. Aber? Und aber ist ein an sich nichts. Ich finde, sie macht das toll. Ich bin ihr unglaublich dankbar, dass sie ihn nicht alleine lässt, weil meine Mutter ist natürlich, die sind getrennt. Meine Mutter hat keine Verantwortung und ich und meine Schwester, wir schaffen das schulisch, zeitlich überhaupt nicht, da immer da zu sein. Das ist doch eigentlich eine ganz, also in all dem Unglück, dass er einen Schlaganfall hatte und wie dramatisch das war, kann man doch auch sagen, dass man sich ein bisschen freuen kann, dass es jetzt so ist, wie es ist. Also er ist natürlich, ne, er ist Julie einigermaßen ansprechbar und es geht noch so, wie du es gerade beschrieben hast. Er hat eine Partnerin, die ihn nicht verlässt. Man hört ja oft die Fälle, wo dann die Partnerinnen oder die Partner gehen. Überfordert sind, ja. Und die beiden gehen jetzt zusammen noch in ein Pflegeheim. Das klingt doch eigentlich ganz gut. Das klingt auch auf jeden Fall gut. Und ich weiß, dass Julie alles Menschenmögliche für ihn macht. Die hat auch starke Verluste durch ihre Mutter ist gestorben. Alle ihre Freunde sind innerhalb von kürzester Zeit verstorben. Alles auf einen Haufen. Die Frau hat so viel Pech, wie man nur haben kann. Das Problem ist jetzt aber zum Beispiel, dass sie auch, als mein Papa im Koma lag und so schlimm aussah, mit rasiertem Schädel, aufgequollenem Kopf, sie zu mir gesagt hat, ja, warum kommst du denn nicht jeden Tag nach der Schule? Dein Vater braucht dich. Der merkt das auch, wenn du im Koma liegst, dass du da bist. Ja gut, wo ich gesagt habe, vielleicht, gut, das ist jetzt ist ja Vergangenheit. Nun, ja, das spielt nur alles mit ein, dass sie mich dauernd unter Druck setzt. Und auch jetzt, wo der Auszug ins Haus steht, sie sagt, also meine Mutter und ich, wir wohnen mit meiner Schwester in einem ziemlich großen Haus. Mhm. Aber nur aus, also das sind nicht, weil wir Geld also, haben. Also das heißt, du fühlst dich da zu sehr unter Druck gesetzt, dass du da was machen sollst. Genau, weil sie jetzt die ganzen Malerklamotten und Bilder von meinem Papa... Ich würde, Sarah, an deiner Stelle einfach mich so auf meine Intuition verlassen. Mach du das, was du für deinen Papa gerne tun möchtest. Das würde ich so gerne, aber ich habe das Gefühl, ich bin immer abhängig von Julie, weil sie immer bei ihm ist. Und sie setzt mich so oft unter Druck und ich habe das Gefühl, sie ist Vormund von ihm. Ja, aber dennoch... Sie könnte mir das verbieten. Nee, das wird sie nicht tun. Mach das mal, verlasse dich da auf dein Bauchgefühl. Das ist in der Situation immer das Richtige. Mach all das, was du gerne für deinen Papa tust. Und außerdem wird ja ganz viel jetzt auch abgenommen, wenn er da in dem Heim ist. Jetzt sehe ich gerade, dass unsere Zeit ein bisschen davonrennt, liebe Sarah. Im Grunde genommen finde ich, klingt das alles relativ hoffnungsvoll. Mach du dein Ding, wie du es für richtig hältst, wie du es fühlst. Und dann, glaube ich, bist du da schon sehr weit. Und lass dich da nicht irritieren von Julie oder wie diese Frau heißt. Das ist ein ganz guter Wegweiser. Drücke ich die Daumen und alles Liebe und alles Gute für deinen Papa. Ja, vielen Dank. Sarah, tschüss, ciao. Ciao. Hier ist Maria. Maria ist 31. Guten Morgen. Hallo, guten Hallo. Morgen. Guten Morgen, Maria. Was ist dein Thema? Ich bin in einer offenen Beziehung mit meinem Freund seit Dezember letzten Jahres. Mhm. Und eigentlich ist das auch alles gut so, wie es ist. Wir wollten das beide. Mhm. Und aber ich bin eifersüchtig. Und zwar hat das einen bestimmten Grund, der eigentlich nicht so lustig ist. Wir haben bestimmte Regeln. Und zwar darf jeder mit jedem vögeln, auf gut Deutsch gesagt. Aber es dürfen keine Gefühle mit im Spiel sein. Das heißt, Freundschaft plus ist nicht drin. Mhm. Ja, also darf ich kurz was fragen? Ja, ja. Ja. Ihr habt eine offene Beziehung seit Dezember letzten Jahres. Genau. Wie lange kennt ihr euch denn schon? Seit einem halben Jahr vorher. Ach so, gar nicht so lange. Nee, und also warum? Eigentlich ist das ja ungewöhnlich, wenn man frisch verliebt ist, wenn man ja eigentlich in der Regel, das ist ja die Norm, muss ja nicht richtig sein, aber dass man dann erstmal eine Weile sich mit sich genug ist. Also wir haben uns ja ein halbes Jahr vorher schon als Affäre quasi kennengelernt. Wir waren beide Single und wollten unverfänglich uns ein bisschen kennenlernen. Ja. Und wir haben von Anfang an sehr offen darüber geredet, was wir wollten, was uns wichtig ist. Und wichtig ist uns halt immer gewesen, dass wir trotz einer Beziehung auch noch mit anderen Menschen Sex haben dürfen. Okay, gut. Wenn das so der Wunsch war und der relativ früh kam und ihr euch geeinigt habt, kann man dagegen ja auch nichts sagen. So, jetzt bist du aber eifersüchtig. Du bist eifersüchtig, weil? Ich bin auf ein bestimmtes Mädchen eifersüchtig. Und zwar hat es irgendwann angefangen, wir fotografieren beide. Und das ist ein Model von ihm. Und da hat er sich immer ganz gut mit verstanden. Ist ein sehr, sehr hübsches Mädchen. Und dann hat er auf einmal angefangen, ihr permanent zu schreiben. Morgens zu schreiben, mittags zu schreiben, abends zu schreiben, also SMS zu schreiben. Wohnt ihr denn zusammen, dass du das mitbekommst? Ja, wir wohnen zusammen, genau. Mhm. Und er ist beruflich sehr viel unterwegs. Also wir sehen uns fast nur am Wochenende. Mhm. Aber trotzdem kriege ich das dann halt exzessiv, also wirklich mit, also richtig doll mit, dass er... Okay, jetzt ist ja die Frage, was Sie sich schreiben. Schreiben Sie sich Schweinereien, irgendwas Sexuelles, oder schreiben Sie sich, weil Sie sich vielleicht auch ein bisschen sehr, sehr viel und intensiv mögen? Ja, genau. Ich glaube eher das, und das ist halt auch das, was so richtig wehtut, weißt du? Und jetzt war er letzte Woche, Sonntag, war er bei ihr. Hat er mir vorher gesagt, es ist eines der wenigen Wochenenden, die wir mal wieder Zeit finden hatten, und hat zu mir gesagt, es ist kein anderer Tag da, wo wir shooten können. Wir müssen den Sonntag shooten. Moment, die Leitung ist nicht so ganz gut. Das war ein Wochenende, wo du dachtest, ihr beiden hättet endlich mal wieder Zeit miteinander. Ja, ja, genau. Ja, also okay. Wo dann auch ganz... Aber dann ist, er zu ihr gefahren. Genau, er hat gesagt, es ginge nicht anders. Er muss diesen Tag shooten, sonst hätte sie keine Zeit. Shooten nennt man das. Ja. Sehr schick. Und da hat sie ihm gesagt, dann macht es. Und er war aber auch vorher schon mal mit ihr ein paar Cocktails trinken und so. Und ich habe immer mal gesagt, wenn du das machst, dann ist das Ficken tabu, auf gut Deutsch gesagt. Mhm. Und er hat gesagt, ja, okay. Und er wusste das. Und ich habe dann auch zu ihm da gesagt, ich möchte nicht, dass du sie vögelst. Du möchtest, ich finde es extrem anstrengend, dich zu verstehen. Du hast gesagt, du möchtest nicht, dass die Geschlechtsverkehr miteinander haben. Ganz genau. Aber warum nicht? Ganz Wenn das eine offene Beziehung ist, dann... Ja, weil da vorher schon zu viele Gefühle im Spiel waren. Ja gut, aber das ist absurd. Weil, sollen sie sich treffen und in Händchen halten? Das findest du dann gut? Nee, warte mal, ich muss mal eben... Dann hörst du mich vielleicht besser. Warte mal eben. Hörst du mich jetzt besser? Ja, nicht. Ein bisschen besser. Egal. Auf jeden Fall, er hat vorher mit ihr, ist er Cocktails trinken gegangen, er hat so viel Zeit mit ihr verbracht, so. Und das Shooting an sich wäre auch in Ordnung gewesen, hätte er sie da an dem Tag nicht gefickt. So, und, ja, Moment mal. Ja, er hat ja Sex mit ihr gehabt an dem Tag. Moment, jetzt erstmal von Anfang an. Was redest du, wenn ihr eine offene Beziehung habt und euch Freiheiten gebt, dass ihr mit anderen Leuten Sex haben könnt? Ja, über was beklagst du dich da? Ich beklag mich nicht darüber, dass er mit ihr geschlafen hat. Ja. Ich beklage mich darüber, dass ich ihm vorher gesagt habe, ich möchte es nicht, weil du schon viel zu viel mit diesem Mädchen zu tun hast. Okay, ich hab's verstanden. Wie reagiert er denn darauf, wenn du das sagst? Er hat das zur Kenntnis genommen. Was? Er hat es? Er hat es zur Kenntnis genommen. Er hat es dann trotzdem getan. Ist er denn nun ein bisschen verliebt in die Frau oder nicht? Das weiß ich nicht. Er sagt mir nein, aber dafür, ich weiß nicht. Also ich schreibe nicht den ganzen Tag mit meinen Affären, von morgens bis abends. Gute Nacht, Knutscher. Ne? Wie viele Affären hast du denn nebenher? Du zum Beispiel? Ich habe in der ganzen Zeit, hatte ich mal viermal mit einem anderen Mann Sex. Und immer mit verschiedenen. Und er, wie viel Mal hatte er Sex mit jemand anderem? Ich hab ihn nicht gefragt, auf jeden Fall wesentlich öfter als ich. Das heißt, du hast ihn nicht gefragt? Ihr fragt dann auch nicht, wie der Sex mit der anderen Person war? Doch, ab und zu schon sprechen wir darüber, aber ich frage ihn halt auch nicht jedes Mal. Er muss es mir auch nicht sagen. Manchmal reden wir darüber und das finde ich dann auch ganz witzig und habe da auch Spaß. Ist ja gerade in so ein Konstrukt, ihr wohnt zusammen, ist ja schon ziemlich hart. Dann weißt du, jetzt fährt er zu der und der oder umgekehrt, du fährst zu dem. Er macht es meistens dann, wenn ich nicht da bin, also wenn ich arbeiten bin beispielsweise. Wo macht er das denn? Er fährt zu denen hin. Ist eure Wohnung tabu? Ja. Also da findet nichts Fremdes statt? Nein. Nie? Weder von meiner Seite noch von seiner Seite, nie. Mensch Maria, natürlich, klar, das gibt jetzt Probleme. Wenn man so eine offene Beziehung führt, ist das nicht einfach zu handeln, wie du es jetzt auch gerade merkst. Hast du Erfahrung eigentlich mit offenen Beziehungen? Ja, ich hatte bisher immer offene Beziehungen. Ah, verstehe. Gut, dann hilft ja jetzt gar nichts anderes, als dass du den festnageln musst, was ist das? Und du gehst über unsere Regeln hinaus. Ja, das habe ich ihm schon gesagt. Ich habe mit ihm gesprochen und ich bin wirklich verzweifelt. Ich weiß nicht, man hört es mir wahrscheinlich an, aber ich bin tatsächlich wirklich verzweifelt, weil ich einfach nicht mehr weiter weiß, weil mir das nicht aus dem Kopf geht. Ich habe ihm gesagt, ich möchte nicht mehr, dass er sich mit ihr trifft, wenn er sie fotografieren möchte, dass ich dann dabei bin. Eigentlich müsste das doch so sein. Wenn ich habe das jetzt so verstanden, dass die anderen Sachen alles letztendlich unverbindliche sexuelle Geschichten sind. Ja. Und da müsste ja eigentlich der eine Partner sofort sagen, wenn der andere da irgendwie ein ungutes Gefühl hat, müsste der Partner sagen, okay, dann lasse ich diese Verbindung sausen. Das müsste ja eigentlich machen und du müsstest es umgekehrt genauso machen. Genau. Wenn er das nicht macht, finde ich das relativ unglaubwürdig, dann sind ja doch vielleicht mehr Gefühle im Spiel bei ihm. Genau. Und wir haben drüber geredet und ich habe ihm gesagt, dass ich das nicht mehr möchte. Und dann hat er gesagt, er lässt sich nicht in die Ecke drängen oder er fühlt sich in die Ecke gedrängt. Und das verunsichert mich so unglaublich. Würde mich auch. Und ich habe ihn gefragt, was ist dir wichtiger? Wer ist dir wichtiger, sie oder ich? Und dann hat er ganz klar gesagt, ich. Naja, aber dann müsste es ihm ja egal sein. Dann würde er sagen, okay, dann eben nicht mehr. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Also natürlich, verstehe ich. Würde mich auch, würde den auch irgendwann dann sagen, pass mal auf, unsere Abmachung ist so und so. Und wenn das für dich ein unverbindlicher Kontakt ist, dann lass ihn bitte sein, er tut mir weh. So, das muss, dann muss er es sein lassen. Das ist das Abkommen, eure Abmachung. Ja. Genau so habe ich ihm auch gesagt. Ja, das musst du, letztendlich bist du dafür nicht im Recht und wenn er sich da windet und wendet, ja, dann musst du irgendwann eine Konsequenz ziehen, dann geht's halt nicht. Dann funktioniert das Modell für euch nicht. Ja. Ja. Es tut nur weh, das zu erkennen, weißt ja, du? Ja, natürlich, ja, natürlich. Weil wir sind in einer offenen Beziehung und ich gönne ihm seine Freiheiten. Ich will sie ja auch haben, ja. Mhm. Und ich krieg das auch überhaupt nicht mehr aus dem Kopf. Ich weiß auch nicht mehr, wie weit ich ihm jetzt überhaupt noch vertrauen kann. Ich glaube, wir haben alles gesagt, Maria. Ja. Wir haben absolut alles gesagt. Du musst nochmal mit ihm ein sehr ernstes Gespräch führen. Und ihm sagen, dass die Grenze überschritten ist und er möge eine Konsequenz ziehen, sonst ziehst du eine Konsequenz. Ja, da hast du recht. Mehr kann ich nicht sagen, Maria. Ja, viel Glück wünsche ich dir. Dankeschön, Domian. Gerne, tschüss. Schönen Abend. Ja, danke schön. Tschüss. 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de. Hier ist Alexandra. Alexandra ist 48. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Alexandra. Ja, ich rufe an noch wegen dem Thema von gestern, weil ich nicht durchgekommen bin. Ja, ich trage eine große Verantwortung. Ja, ich denke schon, dass ich sie trage, weil ich betreue Beatmungspatienten und überwache die 12 Stunden lang. Wir haben uns auch geeinigt im Team, dass wir das 12 Stunden lang machen und kommen damit auch ganz gut zurecht. Wir überwachen die Parameter. Jetzt erklär doch mal den Leuten erstmal, was sind Beatmungspatienten? Ja, das sind Patienten, die massive Lungenprobleme haben. Sage ich jetzt mal so, wenn ich jetzt hier irgendwelche Lungenerkrankungen erkläre, COPD und so, ich glaube nicht, dass das irgendwie weiterhilft. Also Menschen, die nicht eigenständig atmen können. Genau. Sind diese Patienten bei Bewusstsein? Teilweise ja, teilweise nein. Ja. Es gibt auch Beatmungspatienten, die beatmet werden, nur teilweise beatmet werden, wo wir auch die Beatmung stundenlang auch abstellen können, wo wir dann auch kommunizieren können auch mit dem Patienten. Sind diese Patienten, sind das alles bettlägerige Patienten? Nein. Also die können auch im Rollstuhl sitzen oder gehen? Die können mobilisiert werden, ja. Mhm. Je nachdem, wie es ihr Lungenvolumen so zulässt. Natürlich können sie keine Wettläufe mehr machen. Ne? Mobilisiert werden heißt, dass sie unter Umständen mit dem Beatmungsgerät auch rumgehen können? Sie können sogar mit dem Beatmungsgerät, mit Sauerstoffgeräten, sogar mit dem Rollstuhl rausgefahren werden. Ah ja, okay. So, jetzt betreust du solche Patienten. Wo betreust du die? In einer Klinik? Nein, ich mache das privat. Privatpatienten, die aus den Kliniken rauskommen und denn die privat, also wir sind eine Privatfirma, die von uns privat weiter versorgt werden. Ach, ihr seid eine Privatfirma? Ja, genau. Kommen da nur Privatpatienten dann auch hin? Nein, auch Kassenpatienten. Und wo genau findet das dann statt, diese Betreuung? Teilweise im häuslichen Bereich sogar. Was heißt? Mit den Geräten. Und teilweise in häuslichen Einrichtungen bei uns. Wir sind vertreten in der ganzen Bundesrepublik. Häusliche Einrichtungen heißt, ihr mietet euch irgendwo eine Wohnung und da kommen die Patienten rein, oder wie? Nein, das sind richtige Häuser, wo 20, 30 Patienten wie so ein Krankenhaus untergebracht sind. Oder wie so ein kleines Pflegeheim. Genau. Hm. Leben diese Patienten dann auch ausschließlich in diesen Häusern? Ja. Ja. Hm. Und deine Aufgabe, um auf das Thema zurückzukommen, ich trage eine große Verantwortung, was ist genau deine Aufgabe? Ja, ich muss die Parameter gut überwachen, das heißt, sehr sorgfältig überwachen. Ja, erklär es genau, was heißt Parameter überwachen? Ich muss die Sauerstoffsättigung sehr gut überwachen. Ich muss auch die gleichmäßige Atmung überwachen. Puls und so weiter ist ja normal, ne? Mhm. Ja, und wenn die irgendwie ins Ungleichgewicht kommen, dann muss ich dann irgendwie reagieren. Verstehe. Das heißt, ich muss die Geräte umschalten oder ich muss im Notfall sogar reanimieren oder muss sogar gleich zur Feuerwehr greifen. Mhm. Also ich muss da schon ziemlich schnell reagieren. Das heißt, also besonders verantwortungsvoll ist die Aufgabe gegenüber den Patienten, die auch noch zusätzlich im Koma liegen. Oder nicht ansprechbar sind. Ja, genau. Die anderen können sich ja noch ein bisschen selbst helfen oder irgendwas sagen. Ja, ja. Sie brauchen was. Und die werden teilweise, also wir haben das so gehandhabt, was heißt so gehandhabt, machen wir ja immer noch so, dass wir das teilweise auch noch über Babyfone, dass wir das dann immer noch gleich immer sofort mitkriegen, auch wenn wir mal kurz pushen gehen oder keine Ahnung. Das heißt, das ist eine Rundrumbetreuung dieser Patienten? Ja, 24 Stunden. Und das heißt, wenn du oder wenn deine Kollegen mal irgendwo ein bisschen nicht richtig aufpassen, kann das sein, dass ein Mensch stirbt? Oh ja, das ist sehr fatal. Ist das schon sehr fatal. Ist das schon passiert? Nein, Gott sei Dank noch nicht. Mhm. Also nicht durch Schusslichkeit oder so. Also eine extrem hohe Verantwortung. Ja. Diese Patienten, die dann, bleiben wir bei den härtesten Fällen, die komatös sind, die müssen ja nicht nur beatmet werden, sondern die müssen auch rundherum perfekt und professionell gepflegt werden. Wer macht das? Also wir machen auch die medikamentöse Betreuung und auch, natürlich auch die Pflege. Das übernehmen wir auch in den 24 Stunden, ja. Wie viele Patienten liegen da zusammen in einem Zimmer? Das ist jeweils immer nur einer, aber bei uns ist die Pflege 1:3. Also eine Pflegekraft für 3 Patienten. Achso, für 3 Patienten, aber ein Patient hat immer ein Zimmer für sich. Ja. Und das zahlen dann auch die Krankenkassen? Ja. Ja. Leider nicht die AOK, aber die meisten Krankenkassen zahlen das. Gibt es eigentlich viele Beatmungspatienten in Deutschland? Ja. Mehr als man glaubt. Ich wollte gerade sagen, das ist gar nicht so bekannt, dieses Thema, ne? Nein, aber das ist jetzt momentan sogar noch, sagen wir mal, für viele Leute, die jetzt so früher die Krankenheime großgezogen haben, Altenheime und so weiter großgezogen haben, wo sie da mal gedacht haben, die können da die große Kohle ziehen, die machen das jetzt mit Beatmungspatienten. Mhm. Das ist so. Das ist jetzt ein ganz neues, großes, anderes Thema. Ja. Also eine große Verantwortung sehe ich auch so. Nur noch Schlussfrage. Warum kommen diese Patienten nicht in normale Heime, Pflegeheime? Ja, können sie kommen, aber ich glaube nicht, dass es denen da unbedingt besser geht. Ach so. Weil ich glaube, dass die bei uns sehr gut betreut werden. Wir werden auch kontrolliert. Mhm. Wir haben auch Tag der offenen Tür. Wir sind transparent. Also wir haben auch immer sehr gut abgeschnitten und die Patienten, wenn sie ansprechbar sind, fühlen sich auch wohl. Ja, das ist das Wichtigste, sind mit euch zufrieden. Ja. Alexander, danke, dass du auch angerufen hast. Das ist in der Tat ein verantwortungsvoller Beruf. Wie gesagt, eine kleine falsche Fehlentscheidung und schon stirbt jemand. Ja. Oder einmal ja. nicht richtig aufgepasst oder nicht zugehört. Oder. Aber noch eine Bemerkung möchte ich gerne loswerden. Ich habe das gestern natürlich mitbekommen mit der einen Dame da mit den 26, die da schon 10 Kinder hat. Tut mir leid, Jürgen, ich finde das verantwortungslos, wie sie umgeht. Nicht nur mit ihrem Leben, sondern auch mit ihren Kindern und mit ihrer Zukunft. Ja, das hat mit mir, mit Verantwortungsbewusstsein nichts zu tun. Ja, übrigens haben wir zu diesem Thema sehr, sehr viele Mails bekommen, die sich auch in dieser Richtung so formuliert, also ausgedrückt haben, die Leute wie du gerade. Ja, das finde ich, das ist das Allerletzte. Aber gut, aber über ein Autogramm würde ich mich trotzdem sehr freuen. Sehr gerne, dann müssen wir dich aber nochmal anrufen wegen deiner Anschrift. Ja, gut, danke. Alles Gute, Alexander. Ja, tschüss. Leg ich jetzt trotzdem du legst auf? Bitte auf, ja, auf jeden Fall. Ja, gut, tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. 1.44 Uhr haben wir und wir machen weiter mit Jacqueline, 20. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Jacqueline. Um was geht's? Ja, also bei mir geht das um das Thema halt, ich habe eine Tochter vom Drogenabhängigen. Ja. Und ich bin auch noch mit ihm zusammen, schon seit 3 Jahren. Und ich weiß halt einfach nicht, was ich machen soll, weil der hat mich auch geschlagen und macht das auch immer noch. Wie alt ist denn eure Tochter? Und die wird jetzt 2. Ja. Ja. Und der ist nach wie vor drogenabhängig? Ja, der ist nach wie vor, der tut Kiffen, Nase ziehen und sowas. Nase ziehen heißt Koks oder was? Speed? Ja. Hallo? Koks. Ja. Wie finanziert er das denn? Ja, entweder verkauft er Sachen oder so oder der klaut und ja, keine Ahnung. Gehst du arbeiten? Nee, im Moment noch nicht, wegen der Kleinen ja halt, aber ich wollte halt, wenn sie im Kindergarten ist, entweder meine Schule zu Ende machen oder halt eine Ausbildung oder sowas. Jetzt sagst du, dass dieser Mann, wie alt ist der? Der ist 19. 19? Noch jünger als du. Hm. Ja. Dass der dich auch schlecht behandelt. Ja. Sag mal noch ein paar mehr Beispiele, was er mit dir macht. Ja, also zum Beispiel in der Schwangerschaft hat er auch oft zugehauen, auch brutal mit Gegenständen oder dann, sag ich mal, bin auch ich mal durch die Wohnung geflogen, krass gesagt. In der Schwangerschaft? Ja, auch. War er da bei Sinnen oder hat er irgendwie einen Flash gehabt? Einfach aus Aggressivität, weil ihm irgendwas nicht gepasst hat, irgendwas ist ihm da im Kopf gekommen und ja. Frage ich mich gerade, Jacqueline, wieso du dann überhaupt dann noch mit ihm zusammengeblieben bist? Ja, das ist halt kompliziert, weil vorher, wo wir uns kennengelernt haben, war das alles anders und ich bin auch echt total verknallt noch in dem, weil das ist meine erste große Liebe so richtig und wir hatten auch echt schöne Zeiten zu Anfang und das hat das alles extrem erst angefangen, wo ich schwanger geworden bin und ja. Ja gut, weißt du, die Zeiten davor interessieren mich nicht die Bohne. Ja. Die interessieren mich nicht die Bohne, wie ihr euch früher gefühlt habt und wie es früher war, wenn es noch so schön war. Entscheidend ist, was der jetzt und was der dann zum Beispiel ab der Schwangerschaft mit dir gemacht hat. Also der hat dich in der Schwangerschaft schon geschlagen und hat dich irgendwie in die Ecke geschmissen. Ja. Was noch? Was passiert heute noch? Ja, dann kriege ich mal irgendwelche Gegenstände vom Kopf geschmissen oder sowas. Oder ja, also einfach mit der Faust oder so auf dem Rücken oder. Und ihr streitet viel. Ja, also Auseinandersetzungen. Auseinandersetzung. Nimmst du eigentlich auch Drogen? Nein. Und werde ich auch nie anpacken, das Zeug. Komisch, dass er dich dann nicht zu verleitet hat damals. Nee, also da war ich eigentlich schon immer. Also ich wurde so erzogen, also Drogen und sowas. Und ich sag mal, hätte ich das von vornherein gewusst, dass er so ist. Weil ich kannte mich vorher auch überhaupt nicht aus. Ich kenne mich jetzt immer noch nicht so damit aus, weil das einfach kein Thema ist für mich so. Mhm. Wo ich einfach mir so Gedanken drüber mache jetzt, also mich so befasse mit, richtig. Mhm. Von was lebt ihr? Also ich lebe vom Amt und er auch, ja. Mhm. Ist der viel zu Hause? Es geht. Was macht der, wenn er nicht zu Hause ist? Ja, der ist mit Kumpels unterwegs oder keine Ahnung, vieles weiß ich dann auch gar nicht, weil er dann auch mal nicht ans Handy dran geht. Also zum Beispiel so in der Woche, an wie viel Abenden oder Nachmittagen, bleiben wir mal bei den Abenden, ist er zu Hause bei dir und bei dem Kind? Ich würde mal sagen maximal, also höchstens 2 Tage. 2 Tage höchstens? Ja. Kümmert er sich dann so ein bisschen um Haushalt und um das Kind auch? Nein. Gar nicht? Gar nicht, Wie verhält er sich dem Kind gegenüber denn? Nicht wie ein Vater. Sondern? Wie soll man das sagen? Ich würde auch nicht sagen wie ein Bruder oder sowas, so wie ein Bekannter. So. Man sieht sich und mal Hallo, sag ich jetzt mal. Ach so, also nicht liebevoll und nicht innig. Nee. Aber er ist auch nicht irgendwie aggressiv dem Kind gegenüber. Das nicht, also nur bei mir. Nur bei dir. Jacqueline, ich finde, das klingt alles andere als gut und richtig. Ja. Und ich stelle mir nochmal die Frage, warum du bei dem bist. Ich liebe den immer noch so, verstehe ich nicht, nach dem, was du jetzt gerade erzählt hast. Wo ist denn da noch Liebe? Was heißt das? Ja, ich habe auch irgendwie, ich weiß nicht. Manchmal denke ich auch so, dass ich so abhängig bin irgendwie von ihm. Dass ich nicht weiß, ja, wie geht das weiter. Ja, das glaube ich eher. Das glaube ich eher, dass deine Abhängigkeit ist, eine psychische Abhängigkeit von dem Typ. Ja. Vielleicht könntest du alleine mit deinem Kind ein viel besseres und klareres Leben. Stell dir mal vor, das Kind wird jetzt älter und kriegt dieses auch unstete Leben mit von ihm. Das ist ein Kokser und ein Kiffer und weiß ich, was der alles macht. Hat der überhaupt einen Schulabschluss? Nein. Ja, so. Wie soll da die Zukunft aussehen? Mal ganz abgesehen davon, dass er dich schlägt, dass er dich sogar in der Schwangerschaft geschlagen hat, allein das eine Mal reicht schon aus, finde ich, um zu sagen, komm Junge, tschüss, das war's. Ja. An so einem Typ klebt man nicht mehr. Der tut dir doch nicht gut. Und wenn du mir dann auch noch erzählst, dass der gar nicht mal zu dem Kind herzlich und innig ist, sondern das ist irgendwie so da. Mensch, was willst du denn da noch? Der zieht dich doch, ich bin ja schon mal froh, dass du nicht in diesen Drogensumpf reingekommen bist, aber irgendwie so in der ganzen Art zieht der dich doch noch mit drunter. Ja, das stimmt. Ja. Vielleicht könntest du ein viel solideres Leben führen und einen Schulabschluss nachmachen, all so Sachen, wenn du alleine mit dem Kind wärst oder wenn du irgendwann mal einen anderen netten Typ kennenlernen würdest. Ja. Ja, ich weiß halt nur nicht, wie ich den Absprung schaffen soll, sag ich mal. Weil ich halt auch ein bisschen Angst davor habe, dass wenn ich sage, ja, ich gehe mit der Kleinen, dass er dann total ausrastet und weiß ich nicht. Ich finde, du musst zu einer guten Beratungsstelle gehen, einer Frauenberatungsstelle. Ja. Das ist jetzt mit dem einen Gespräch natürlich nicht getan, was wir beide jetzt miteinander führen, das ist mir schon klar. Ja. Aber das war vielleicht, soll ja auch nur einen Anstoß geben. Wir werden dir jetzt mal ein paar gute Beratungsstellen in deiner Umgebung nennen. Ja. Du kannst ja mal hingehen, natürlich darf er das nicht mitbekommen. Ja. Ne? Und da unterhältst du dich ja mit den Frauen mal, wie das am besten zu bewerkstelligen ist. Ja. Machen wir es so? Ja. Gut, liebe Jacqueline, dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von meiner Mitarbeiterin, der Claudia, zurückgerufen. Ja, ich wollte noch sagen, ich finde sie total nett und dass sie das auch alles so machen und ja. Das ist nett. Das freut mich. Also, du legst auf und wir melden uns gleich wieder. Okay, danke schön. Tschüss, ciao. Und wir machen weiter um 1.52 Uhr mit Andreas. Andreas ist 31. Hallo. Hallo, Andreas. Ja, folgendes Problem kann man sagen, Liebeskummer. Liebeskummer. Groß, Liebeskummer. Und zwar, ich arbeite in der Betreuung mit Kindern an einer Schule. Mhm. Und da ist eine Kollegin von mir, die ist für ein Kind zuständig. Mhm. Und die ist als Kollegin, arbeitet sehr kompetent. Ich schätze sie über alles, die Kinder mögen sie. Und ich habe die bei meinem Chef in Rede gebracht, dass es doch gut wäre, dass sie unser Team ergänzen könnte. Sie ist einfach perfekt geeignet. Mhm. Und das ist jetzt am Laufen. Also sie hat halt die Chance, halt nächstes Schuljahr bei uns einzusteigen. Aber umso mehr wir halt zusammenarbeiten, umso mehr merke ich halt bei mir, dass es doch mehr ist als nur eine Kollegin. Mhm. Also sie ist jetzt aber noch nicht... Ich habe es richtig verstanden, noch nicht so ganz nah in deinem Arbeitsumfeld. Genau, also sie ist für ein Kind zuständig und ist im Prinzip 5 Tage die Woche dann da, aber ist im Prinzip noch nicht ganz bei uns ins Team integriert. Verstehe. Als feste Mitarbeiterin. Was und hätte aber dann die Chance, bei uns einzusteigen. Mhm. So, ja, jetzt merkst du, dass du da für die mehr empfindest. Genau, also sie ist eigentlich, ich weiß gar nicht, also voll verliebt bin ich sie, es kann draußen stürmen und schneien, da geht die Sonne auf, wenn sie reinkommt. Also sie ist eigentlich kurz unterm Strich gesagt Traumfrau. Weiß die Traumfrau denn schon von ihrem Glück? Das ist das große Problem, Dunjan. Das ist das große Problem. Also wir gehen halt super miteinander um. Wir schauen uns länger an, lächeln. Wir machen Quatsch miteinander. Ich bin, glaube ich, schlecht im Frauensignale deuten. Ich weiß es nicht. Und ich weiß nicht, ob ich für sie auch nur der gute Kollege bin oder halt irgendwie mehr. Und ich mache von meiner Seite her halt nur irgendwie vorsichtige Andeutungen und... Habt ihr euch denn schon mal privat getroffen? Ja, das ist das Problem. Ich habe ihr zum Beispiel mal vorgeschlagen, dass wir mal ausgehen. Also ich habe ja über Facebook zum Beispiel geschrieben, wo die Schulferien waren. Da haben wir uns ja nicht gesehen. Und da kam von ihr dann nichts zurück. Und nach den Ferien habe ich sie dann gefragt. Und dann sagte sie, ja, an dem Tag musste ihre Tochter zum Zahnarzt. Ist sie denn solo? Sie ist im Moment, soweit ich weiß, solo. Aber du bist nicht sicher? Ich bin da nicht sicher. Kann ja sein, dass sie... Könnte es sein, aber im Moment relativ unwahrscheinlich. Also ich glaube halt nicht, dass im Moment solo ist. Also, nicht, dass sie einen Freund hat. So. Ja. einen Versuch gemacht, mit ihr privat irgendwas zu machen und der ist schiefgelaufen. Der ist quasi schiefgelaufen. Mhm. Das letzte Mal war nochmal so eine Chance. Da hatten wir eine Wanderung mit der ganzen Kindergruppe und sie hatte ihre Regenjacke bei mir ins Auto gelegt. Mhm. Und die ist dann durch einen Zufall das ganze Wochenende bei mir im Auto liegen geblieben. Und da hatte ich sie die nächste Woche zurückgegeben und meinte dann so nebenher, ja, das kostet aber einen Kaffee trinken. Mhm. Und da meinte sie dann so, ja, okay, dann kann man ja freitags mit dem ganzen Team, also wir sind mehrere Kollegen, mit dem ganzen Team mal freitags zu ihr Kaffee trinken gehen. Oh, das heißt, also wenn die jetzt ein bisschen clever ist und die mitbekommen hat, was mit dir los ist, ja, war das aber schon ein klares Signal, lass mich in Frieden. Eigentlich schon, aber ja, das Problem ist halt, ich weiß nicht, ob sie halt irgendwo auch im Konflikt ist, weil wenn sie halt bei uns anfangen würde zu arbeiten, es bringt so oder so ein Problem. Angenommen, wir würden ein Paar werden, ist es immer kompliziert irgendwie, wenn man irgendwie in derselben Firma dann arbeitet. Ja gut, aber ginge das denn in der jetzigen Konstellation, also wo sie noch Einzelbetreuung macht, ginge das besser? Würde schon gehen. Ja, ja. Aber worst case wäre halt, wenn es schief geht, dann verliere ich sie halt als Partnerin sowieso. Und sie würde sich dann vielleicht noch überlegen, ob sie überhaupt die Stelle annimmt. Und das wäre halt ganz von meiner Situation jetzt abgesehen für die Firma dort, also die Betreuung halt, einen riesen Verlust einfach. Und da bin ich halt am Abwägen, ob ich jetzt irgendwie zurückstecken soll. Oh weia. Das ist halt ein riesen Konflikt irgendwie. Und, oh weia, das ist natürlich, wenn man so verliebt, du bist richtig verknallt. Das ist heftig. Du bist verknallt. Da ist mit Ratio richtig ranzugehen, ist natürlich sehr schwierig. Ja, klar. Sehr schwierig. Das ist wirklich sehr schwierig. Ist tricky. Also ich habe auch schon alle Freunde durchgefragt und stundenlang telefoniert und so mit anderen Freunden von mir, die mich wirklich durch und durch kennen. Und jeder sagt, schwierig, hier auf deinen Bauch. Und ja, mich macht schon stutzig, dass die bremst ja, was du gerade erzählt hast. Ja, schon. Sie bremst. Und wenn du so aufgedreht bei ihr bist, wie du jetzt bei mir bist, wird die das da schon längst geblickt haben, dass du in sie verliebt bist. Ja, also Faktum ist auch, dass von ihrer Seite aus noch kein einziges Mal der Vorschlag kam, mal was Privates zu machen. Das ist Fakt, richtig. Ja, ist auch verdächtig. Und die Nummer mit dem Kaffee trinken mit anderen zusammen ist ja nur eher abtörend als hoffnungsvoll. Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Da ist halt dann schwierig, irgendwie zu versuchen, irgendwie jetzt nochmal einen ganz klaren Schritt zu machen irgendwie und dann vielleicht einen Korb zu kassieren, aber dann aber auch zu wissen, woran ich bin. Was wäre das? Was wäre, wenn du einen Korb bekommst, was würde das bedeuten? Es würde halt bedeuten, dass es halt insofern kompliziert wird, noch mehr kompliziert wird, wenn sie halt bei mir dann oder beziehungsweise in der Firma, wo ich halt auch arbeite, mitarbeiten würde. Warum? Das würde vielleicht den Alltag dann kompliziert machen, wenn man sich halt täglich dann über den Weg läuft. Macht sie jetzt auch? Ja, so gesehen schon. Aber macht sie es auch? Jetzt muss ich noch mit dem Problem allein klarkommen, wenn halt ich würde jetzt, pass auf, wäre, hätte sie halt auch das Problem eventuell. Ja, was hast du gerade gesagt? Wann käme sie zu euch in das Team? August 2013. Das okay, das ist noch lange hin. Ich würde es jetzt klären. Okay. Ich würde es wirklich jetzt klären. Bis dahin kann man sich wieder berappelt haben und vielleicht kann man dann doch professionell miteinander umgehen. Ich würde es nicht darauf ankommen lassen, bis zur allerletzten Minute zu warten. Geh, ja. Du musst ja auch das nicht so plump machen. Du kannst doch nochmal irgendwas vorschlagen, dass man privat was macht. Es ist auch immer so, dass ich mich halt dann teilweise ärgere, wenn ich halt Chancen vorbeigehen lasse. Also es gibt auch manchmal so Situationen von ihr, wo ich dann drauf einsteigen könnte. Ja, da macht das jetzt demnächst. Dann ärgere ich mich halt abends, wenn ich dann mitkriege oder so oder merke, ich habe irgendwie das irgendwie nicht. Ja, du musst ja nicht vor Pubertär dich vor ihr hinsetzen und sagen, oh, ich bin so verliebt. Nee, klar. Aber du kannst ja sehr viel deuten. Man kann ja im Verhalten von Menschen sehr viel ablesen. Wenn du jetzt nochmal vielleicht ein oder zweimal einen sehr klaren Vorschlag machst, essen zu gehen, ins Kino zu gehen, sowas, okay, das ist schon ein Schritt weiter, als mal Kaffee trinken zu gehen. Mhm. Kino essen gehen. Essen gehen am Samstagabend, das hat schon ein Gewicht. So, okay, wenn du da immer wieder und vielleicht zwei noch oder dreimal wirklich eine Absage kriegst, dann ist es eigentlich deutlich. Dann ist es deutlich, ja, und dann kannst du, ohne dein Gesicht zu verlieren, dich zurückziehen. Dann heißt das wirklich so viel, lass mich in Ruhe. Okay. So würde ich mich jetzt da annähern und relativ schnell, um da auch zu wissen, woran ich bin. Dass ich ohne, da noch ein Ergebnis hab dann. Ja, ohne mich da so zu sehr auch zum Deppen zu machen. Okay. Und dann musst du sehen, dann bist du jetzt auch Kerl genug, wie alt bist du jetzt? 31. Ja, dass du dann auch vielleicht nach einer gewissen Zeit kapierst, ich kann, es ist wie es ist und ja, du gehst dann professionell mit der ganzen Sache um. Ich würde jetzt einen Schritt, also kurzer Sinn noch zu allem, was ich gesagt habe, leg einen Gang zu, damit du weißt, woran du bist. Okay. Das war's, Andreas. Okay, alles klar, super, vielen Dank. Alles Gute. Super, dich an dein Team, danke. Viel Erfolg, ciao. Jo, tschüss, danke. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik war Friederik, oder ist Friederik Marquardt. Und wir melden uns morgen wieder, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR-Fernsehen, auch wieder mit einer freien Themennacht. Ihr könnt gerne ab 0 Uhr anrufen oder mailen domian@wdr.de. Jetzt wünsche ich euch eine schöne und gute Nacht. Bis morgen, bye bye.